werfen weit raus und sehen nur Steine. Kein Weg, der uns leitet, kein Weg durch diese Stadt von Lärm und Staub. Und ob wir mal das Ende sehen, ist nicht ganz klar, weil sich um uns alles ständig dreht. Wir laufen Gefahr, den Halt zu verlieren. Selbst das Spiel in Kisten gut verpackt.